Ausblick. Als ich 1996 mein erstes Buch über den Euro veröffentlichte, war ich zur künftigen gemeinsamen Währung noch vorsichtig optimistisch. Zwar sah ich darin keine großen zusätzlichen Wachstumschancen und war auch eher zurückhaltend, was den weiteren Beitrag zur Integration angeht. Ich war aber der Meinung, dass es mit der gemeinsamen Währung unter drei Bedingungen gut gehen könnte. Erstens, die EZB folgt dem Bundesbankmodell und enthält sich strikt jeder monetären Finanzierung der Staatsschuld. Zweitens, es gibt keinen gemeinsamen Bailout für Schulden von Mitgliedstaaten. Drittens, die gemeinsame Währung führt nicht zu überdurchschnittlichen Preis- und Kostensteigerungen in den wettbewerbsschwächeren Ländern. Alle drei Bedingungen wurden glorios verfehlt. Leider gilt, dass wir nicht mehr an den Ausgangspunkt zurückkehren können. Wir müssen da weitermachen, wo wir heute stehen. Im Verlauf dieses Buches habe ich Wert auf eine neutrale Darstellung der Fakten und Zusammenhänge gelegt. Ich habe Risiken beschrieben und deren Eintrittswahrscheinlichkeit erörtert. Prognosen habe ich vermieden, denn wir haben es mit politischen Prozessen zu tun, die grundsätzlich jederzeit offen sind. Nehmen wir den besonders hoffnungslosen Fall Griechenland. Natürlich wäre auch Griechenland sanierungsfähig und könnte im Euroraum verbleiben, wenn die Korruption in Politik und Verwaltung kurzfristig beendet werden könnte, die Realeinkommen ohne Streiks und Unruhen um 30% sinken würden, die Steuerbehörden in 2 Jahren den Ausbildungsstand und die Effizienz eines durchschnittlichen deutschen Finanzamtes erreichen würden, die Mehrheit der Griechen plötzlich steuerehrlich würde. Unmöglich ist das nicht. Im Rückblick auf die letzten 180 Jahre griechischer Geschichte ist es nur extrem unwahrscheinlich. Zum Abschluss hebe ich folgende Punkte nochmals hervor. Rein technisch hat die Geldpolitik im gemeinsamen Währungsraum gut funktioniert. Die EZB hat die Geldbasis im Griff. Die Transmissionsmechanismen der Geldpolitik sind wirksam. Die durchschnittliche Preisstabilität im Euroraum konnte bislang befriedigend gesichert werden. Die erhoffte Vertiefung wirtschaftlicher Beziehungen hat die gemeinsame Währung aber nicht mit sich gebracht. Das relative Gewicht des Warenaustauschs unter den Euro-Ländern ist vielmehr gesunken. Die Behauptung, der deutsche Außenhandel profitiere besonders vom Euro, hat sich als Legende erwiesen. Realwirtschaftlich haben sich im Euroraum wachsende Ungleichgewichte zwischen Nord- und Südländern aufgebaut. Die Wettbewerbsfähigkeit der Letzteren wurde durch die gemeinsame Währung deutlich geschädigt, zumal Kosten und Arbeitsentgelte in den Südländern überdurchschnittlich stiegen. Zunehmende Leistungs- und Zahlungsbilanzdefizite und sinkendes Wirtschaftswachstum in den Südländern waren die Folge. Die mangelhafte Beherrschung der Staatsdefizite und die Folgen einer zunehmenden Staatsverschuldung traten erschwerend hinzu. Die Südländer versuchen mit unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichem Erfolg durch Reformen des Arbeitsmarktes und der Sozialsysteme sowie durch restriktive Finanzpolitik die Doppeldefizite in der Leistungsbilanz und im Staatshaushalt zu bewältigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Diese Politik ist bei gemeinsamer Währung alternativlos. Aber sie bringt mehr soziale Kosten mit sich als frühere Wechselkursanpassungen. Ihr Erfolg ist ungewiss. Bleibt die Preisstabilität in den Nordländern weiter gesichert, dann kann der Abbau der Kostennachteile in den Südländern dort auch mit Deflation verbunden sein und für längere Zeit Stagnation und wachsende Arbeitslosigkeit mit sich bringen. Deshalb werden die Forderungen an Deutschland lauter, mehr Inflation zuzulassen und so die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu dämpfen. Die anhaltenden Finanzprobleme der Südländer verstärken auch Forderungen, Deutschland und die anderen Nordstaaten sollten für immer mehr Schulden der Südländer gerade stehen. Der Preis dafür wäre allerdings für alle Beteiligten hoch. Südeuropa würde dauerhaft zur Stagnation tendieren und Deutschland dauerhaft weniger wachsen. Wenn in einem gemeinsamen Währungsraum einige Regionen dauerhaft Leistungsbilanzüberschüsse und andere Regionen dauerhaft Leistungsbilanzdefizite erzielen, dann führt das bei gegebener Geldmenge zur Abwanderung der Geldbestände in die Überschussgebiete, während in den Defizitgebieten ein wachsender Geldmangel herrscht, den Private und Unternehmen als Nachfragemangel, Arbeitslosigkeit und Kreditklemme erleben. Dieser Prozess ist gesund und natürlich, aber für die vom Geldabfluss betroffenen Defizitregionen schwierig. Normalerweise führt die dadurch ausgelöste krisenhafte Entwicklung zur Konsumeinschränkung und zum Sinken der relativen Preise und Löhne in den Defizitgebieten, sodass sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Diese natürliche und gesunde Reaktion wird durch die aktuelle Geldpolitik der EZB im gemeinsamen Währungsraum aufgeschoben bzw. verhindert. Zunächst wurden wachsende Zahlungsbilanzdefizite zwischen den nationalen Notenbanken vorfinanziert. Die südeuropäischen Notenbanken haben im Target-2-System allein gegenüber der Bundesbank mittlerweile Schulden von 550 Milliarden Euro aufgebaut. Mit dem damit geschaffenen Geld haben sie Leistungsbilanzdefizite ihrer Länder bezahlt. Außerdem hat die EZB seit Dezember 2011 den Banken dreijährige Finanzierungsmittel von über 1 Billion Euro zum Zinssatz von 1% eingeräumt und die Anforderungen an einzureichende Sicherheiten und Wertpapiere der Banken abgesenkt. Dadurch können eigentlich untragbare Zahlungsbilanzdefizite der Südländer zunächst weiter finanziert werden. Auch wird die Refinanzierung der Staatsschulden erleichtert. Damit können harte Strukturanpassungen in den Südländern abgemildert bzw. für längere Zeit aufgeschoben werden, allerdings bringt dies wachsende Inflationsrisiken mit sich. Mit dieser extrem expansiven Ausrichtung und den sinkenden Anforderungen an die Banksicherheiten hat die Geldpolitik der EZB ihr Mandat implizit weit über die Sicherung der Preisstabilität hinaus ausgedehnt. Eine allmähliche Zunahme der Inflation ist damit wahrscheinlicher geworden. Die EZB scheint auf dem Wege zu sein, sich von der traditionellen Stabilitätskultur der Deutschen Bundesbank zu lösen. Ihre expansive Politik hat nicht nur die Liquiditätsnöte in den Südländern gemildert, sondern in Deutschland und den anderen Nordländern zu einer regelrechten Geldschwemme geführt. Die damit vorprogrammierte steigende Inflation bei fortgesetzt niedrigen Zinsen erleichtert zwar den staatlichen Schuldenabbau und wird deshalb von vielen Ökonomen begrüßt. Sie entwertet aber auch das in den Volkswirtschaften aufgebaute Geldkapital. Für Deutschland ist dies angesichts der demografischen Alterung von besonderer Bedeutung, denn diese Kapitalbestände sind für Millionen Sparer und Inhaber von Lebensversicherungen Teil ihrer Altersvorsorge. An dieser Stelle darf man sich keine Illusionen machen.